Ich wär so gern wie Fred Astaire. Ein Mann mit dem gewissen Verlehr. An jedem Finger 10 oder mehr. Und nobel wie ein Millionär. Oh, ich weiß, wie ich gerne wär. Oh, ich wär so gern wie Fred Astaire. Tanzen, singen, steppen, schweben über Treppen, Latschu, Frack und Binder, Zigarre und Zylinder, Ginger Rogers neben mir, ich wär ein stolzer Kavalier. Ich stell's mir vor, Tag aus, Tag ein. Ich weiß genau, es würde super sein. Super, doch wünsche ich mir den gewissen Flair. Ich wäre begehrt und populär. Ja, es fehlte mir zum Glück nichts mehr. Wär ich ein Typ wie Fred Astaire. Oh yeah! Tanzen, singen, steppen. Schweben über Treppen. Latschu, Frack und Binder, Zigarre und Zylinder, Madame. Mit Ginger Rogers neben mir, wär ich ein stolzer Kavalier. Wow! Kinder, ich glaub, ich träum. Fred Astaire.